Credo che per il nostro programma dobbiamo adesso passare alla relazione del professor Brandt Müller, Hubert Jedin als Konzilienhistoriker, che in qualche maniera si inserisce anche in questa Diskussion. Ich darf Herrn Professor Brandt Müller nun bitten, sein Referat zu halten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich meinen kurzen Beitrag mit einer Bitte um Nachsicht dafür beginnen, dass ich jetzt gerade 5 Stunden im Auto gesessen bin und meine Geisteskräfte darunter gelitten haben. Der Vorteil eines solchen Zustands besteht darin, dass ein Referat, das man in ihm hält, recht kurz wird. Ich erinnere mich sehr gut an eine Erzählung Jedins über einen Disput mit Hans Küng. Küng hatte das Tridentinum sehr scharf angegriffen. Und Jedin sagte, er habe ihm ebenso scharf widersprochen mit der Bemerkung, so spricht man nicht über ein allgemeines Konzil. Das lässt etwas von der Art und Weise erkennen, wie Jedin zu dem Phänomen Konzil gestanden hat. Als viele Jahre später, aus Anlass des 75. Geburtstags Jedins, ihm ein Band unserer Zeitschrift überreicht wurde, da habe ich die Gelegenheit ergriffen, auf einen unmittelbar vorher erschienenen, schon von Herrn Iserlo zitierten Aufsatz von Konzemius anzuspielen, der damals den konstitutiv profanen Charakter der Kirchengeschichte betont hatte. Und Jedin, ich habe mich also mit dieser Position auseinandergesetzt und Jedin antwortet darauf, wenn Sie nicht davon gesprochen hätten, hätte ich es getan. Es lag ihm also eine bestimmte Sehweise des Konzils sehr am Herzen. Beides markiert den Ausgangspunkt bzw. die Voraussetzungen Jedins als Historiker der Konzilien. Und von da aus gewinnt auch sein Werk sein Profil. Wenn man von Konziliengeschichte spricht, dann fallen natürlich erlauchte Namen. Dann ist von Heinrich Finke die Rede, dann ist auch von Johannes Finke die Rede, dann ist von Johannes Haller zu sprechen und natürlich von Karl Josef von Hefele. Und wenn man nun in diese Reihe Jedin hineinstellt und sich fragt, was er mit jedem von diesen gemeinsam habe, was ihn von ihnen unterscheide, dann wird sichtbar, dass er doch eine neue Art Konziliengeschichte zu schreiben in seinem Werk verwirklicht hat. Heinrich Finke, Johannes Haller und auch Johannes Finke sehen Konzilien als bedeutende weltgeschichtliche Ereignisse, als Schauplätze, Treffpunkte der kirchlichen, politischen, kulturellen Elite einer Zeit und sind sich dessen bewusst, dass etwa von einem Ereignis wie dem Basler oder dem Konstanzer Konzil bedeutende Impulse auf die gesamte Geschichte des Abendlands ausgegangen sind. Aber eigentlich wissen Sie von der Diskussion der theologischen Gegenstände auf den respektiven Konzilien abgesehen, eigentlich nicht sehr viel von dem theologischen Wesen eines Konzils. Das ist anders bei Hefele. Aber Hefele präpariert die Konzilien aus der allgemeinen Geschichte mehr oder weniger heraus, reiht sie aneinander, referiert den Inhalt ihrer Kanones, berichtet über ihren Ablauf, ohne sie, wenn man das etwas so pointiert sagen darf, in ihrem ganzen historischen Kontext zu begreifen und darzustellen. Und das ist es nun, was Jedin tut. Jedin weiß, dass ein allgemeines Konzil eben nicht nur ein geschichtliches Ereignis darstellt, sondern an dem inkarnatorischen Charakter von der Kirche überhaupt teil hat. Im Konzil wirken Menschliches und Göttliches ebenso zusammen wie in der ganzen Kirchengeschichte, wie in der Kirche selber. Und so hat Jedin dann auch seine Konzilien erforscht und geschrieben. Es geht also hier nicht um das Tridentinum, das aus berufenerem Munde gewürdigt worden ist im Werk Jedin, sondern es geht mir jetzt also um die wenigen Arbeiten, die einen Gesamtüberblick bieten oder die andere Konzilien darstellen. Das sind etwa seine Arbeit über die Geschäftsordnungen der beiden letzten ökumenischen Konzilien in ekklesiologischer Sicht 1960. Das Zweite Vatikanische Konzil in historischer Sicht, ein Vortrag, der in den Jahren 1959 bis 1962 mehrfach gehalten worden ist. Dann seine berühmte Vorlesung in Basel bei der Enea Silvio Piccolomini Stiftung, nicht? Über bischöfliches Konzil oder Kirchenparlament 1963, in dem er sich mit dem Problem des Konziliarismus auseinandersetzt. Und dann sind mir noch zwei Rezensionen in der Neuen Zürcher in die Hand gefallen. Eine über die Konziliengeschichte von Dumège Bacht und als Ganzes und eine über den Band von Josef Gill über Konstanz, Basel, Florenz. Und natürlich ist hier die kleine Konziliengeschichte zu nennen, durch die Jedin ja eigentlich dem europäischen und auch außereuropäischen gebildeten theologischen und nicht theologischen Publikum in ganz besonderer Weise bekannt geworden ist. Deshalb hat sie auch 8 Auflagen, wenn ich mich recht erinnere, bis heute erlebt und ist noch kurz vor Jedins Tod in neuer Gestalt in einer neuen Reihe des Herder Verlags wieder erschienen. Auf diese Arbeiten möchte ich mich also beziehen. Und da wird nun sichtbar, dass also Konzil für Jedin immer ein konkreter Fall von konkreter historischer Fall von Ekklesiologie ist. Das manifestiert sich etwa, wenn er die Fragen des Stimmrechtes untersucht, wenn er von der Laienbeteiligung am Konzil spricht, wenn er von der Sitzordnung und vom Propositionsrecht redet. Alles das ist ja nicht nur jeweils ein historisches Problem, das mit den Mitteln der historisch-kritischen Methode zu erforschen und darzustellen ist für jedes einzelne Konzil, sondern an all diesen Punkten wird ja auch der Wandel von Konzilsauffassung, von Kirchenbegriff sichtbar und greifbar. Zum Beispiel hat Jedin die Frage des Stimmrechts der Laien, der Titularbischöfe, der nichtbischöflichen Kleriker auf den verschiedenen Konzilien in einem Überblick durchaus phänomenologisch, historisch, kritisch erhoben, aber dann doch ekklesiologisch gewertet. Wenn er etwa von der Beteiligung der Laienmächte, der weltlichen Mächte am Ersten Vatikanum spricht, dann billigt er Bismarck eine klare Einsicht in die mittlerweile gewandelten Verhältnisse zwischen Staat und Kirche zu. Bismarck hat, als er eine Teilnahme qua Staat am Konzil ablehnte, sehr deutlich erkannt, dass seit Trient der Charakter des Staates, der sich gewandelt hatte. Man konnte 1869 nicht mehr von einem christlichen Staat sprechen, weshalb ihm, dem Staat, auch kein Platz mehr auf dem Konzil gebührte. Auf der anderen Seite ist es klar, dass zum Beispiel Ignaz von Döllinger, der eine massive Intervention der weltlichen, der, vor allem der europäischen Mächte auf dem Konzil gefordert hatte, sich hier in einer ganz anachronistischen Position befand und noch ganz mittelalterlichen Vorstellungen verhaftet war. Bei diesem Stimmrecht, bei dieser Frage, wer denn bei einem Konzil mitwirken könne, dürfe, müsse, kommt natürlich auch die Frage zur Behandlung, was denn diese Versammlung eines Konzils sei, wie dieser Titel der Basler Vorlesung heißt, bischöfliches Konzil oder Kirchenparlament. Und da sagt Jedin eben ganz eindeutig, dass Konzil für ihn eine Versammlung der Amts- bzw. Jurisdiktionsträger in der Kirche sei. Und bezüglich der Teilnahme der Laien meint er, meines Erachtens fehlt dafür noch eine wirklich solide theologische Begründung. Sie wird möglicherweise den Gegenstand konziliarer Erörterungen bilden. Und dann wäre der Weg geöffnet, anstelle des im Mittelalter geübten Mitspracherechts der Laien gewalten, in den sie betreffenden Angelegenheiten eine Beteiligung des Laienstandes in einer der heutigen gesellschaftlichen und politischen Situation entsprechenden Form einzuführen. Hier zeigt sich auch, dass Jedin der Kategorie des historischen Wandels auch innerhalb der Kirche durchaus offen war. Selbst die Frage der Sitzordnung, der Präzedenz auf den Konzilien, die, wie wir wissen, ja in manchen Fällen wochenlang eine solche Versammlung in erbitterte Diskussionen verstrickt hat, selbst sie ist ekklesiologisch transparent. Es ist nicht von geringer Bedeutung, ob etwa den orientalischen Patriarchen die Präzedenz vor den Kardinälen zugebilligt wurde oder nicht. In ähnlicher Weise behandelt er etwa das Propositionsrecht, namentlich im Zusammenhang mit dem Ersten Vatikanum. Ganz wichtig für sein, ich sage es einmal, so inkarnatorisches Verständnis von Kirche und damit Konzil ist die Einbettung dieses Geschehens in Raum und Zeit. Das ist ja gerade schon mehrfach dargestellt worden, sodass ich das mir hier sparen kann. Ganz eindrucksvoll wird bei diesen Überblicken, die Jedin immer wieder zu geben vermag, entweder in der Einleitung oder im Schluss der kleinen Schlusskapitel der kleinen Konziliengeschichte, das in den neueren Auflagen leider weggefallen ist. Dieses Schlusskapitel in der ersten Auflage scheint mir ganz besonders gut gelungen zu sein, ist sein hier offenbar werdender Sinn für Konstanten und für Wandel in der Kirchen- und Konziliengeschichte. innerhalb dieser Darstellung von Wandel und Kontinuität übt er dann sehr häufig eine vergleichende Methode. Da wird ein Konzil neben das andere gestellt, da wird Entwicklung zu einem gegenwärtigen Zustand hin oder von einer früheren Position weg erörtert und sichtbar gemacht. Das alles sind Sehweisen des Phänomens, des historisch-theologischen Phänomens Konzil, die jede weitere Arbeit an diesem Gegenstand verpflichten. Interessant aber ist, wenn das Jedin zum Beispiel für das Phänomen der Partikularkonzilien eigentlich kein Auge hat. Nicht? Er ist zu sehr fasziniert von Trient und von den großen Vorgängern oder auch dem Ersten Vatikanum, nicht? Sodass also das andere, was sich da auf der Ebene der Ortskirchen an konziliarer Regierungsform, Leitungsweise der Kirche abgespielt hat, ihm entschwunden ist. Nicht, dass er es für unwichtig gehalten hätte, das lässt sich nicht belegen, aber es ist ihm nicht wichtig genug gewesen. Und so bleibt er eigentlich auf die 21 der römischen Kommission im Zusammenhang mit der Editio Romana, auf diese 21 fixiert. Im Handbuch, das ja nun sein letztes großes Werk, wird man schon sagen können, dass es auch sein Werk ist, nicht? Im Handbuch kommt das synodale Element der Kirchenverfassung, wenn es sich nicht gerade um die allgemeinen Konzilien handelt, ganz entscheidend zu kurz. Das heißt also, dass er auch als Herausgeber die einzelnen Autoren auf diesen Punkt, auf diesen, wie ich doch meine, essentiellen Punkt, gar nicht eigens hingewiesen hat. Die Einsicht, dass auf den Synoden das eigentliche Leben, das möchte fast sagen alltägliche Leben der Kirche pulsierte, kommt nicht zum Ausdruck. Und die auch im Handbuch zu erkennende These, dass seit dem 14. Jahrhundert die Provinzialkonzilien, also die Partikularsynoden, zurückgegangen und nahezu entschwunden seien, diese fundamentale Irrtum, nicht, der wird nicht korrigiert. Es gibt mittlerweile Ergebnisse, die, wenn sie gedruckt sein werden, hier Überraschung auslösen werden. Aber dass diese Ergebnisse erzielt werden konnten, das ist Jedin als Konzilienhistoriker und seiner ungemein anregenden, inspirierenden Art, diese Konziliengeschichte zu betreiben und auch seiner großartigen, väterlichen, magistralen Weise jungen Kirchenhistorikern wie unserer Generation zu begegnen, zu verdanken. Thank you.